Du bist ein offenes Buch mit tausend hauchdünnen Seiten. 10 Jahre reichen nicht aus, sie alle abzuschreiten. Mit jedem neuen Versuch wendet sich die Geschichte. Strahlt das Ganze aus in einem anderen Lichte. Vorbei. Aus manchem Sommer wird Winter. Ich stell mir vor, du wärst hier und lausch dem Knistern dort hinter den Bäumen so frei. Sind wir noch nie gewesen? Ich brauch ein neues Bier. Beginn von vorn zu lesen, in deiner Erinnerung, die stumm du mir gabst, in Tagen voll tiefer Trauer, als lächelnd du sagtest, dass alles vergeht, bloß eines, das ist von Dauer, dieses vergilbte Buch. Will es nicht mehr hergeben, ist es ein ewiger Fluch oder ein neues Leben?